1. Mose hütete die Schafe von seinem Schwiegervater Jethro. Er trieb die Schafe durch die Wüste zum Berg Horeb. 2. Dort sah er ein Feuer in einem Busch. Der Busch brannte, aber das Feuer machte ihn nicht kaputt. 3. Mose wollte das Wunder genau ansehen. Er fragte sich, warum verbrennt der Busch nicht? 4. Gott sah Mose kommen. Er rief aus dem Busch, Mose, Mose. Mose antwortete, ich bin hier. 5. Gott sagte, komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus. Dieser Boden ist heilig. 6. Ich bin der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Mose versteckte sein Gesicht, denn er hatte Angst. 7. Gott sagte, ich sehe das Leid meines Volkes in Ägypten. Ich höre ihre Schreie. 8. Ich will sie retten. Ich bringe sie in ein gutes Land mit viel Milch und Honig. 9. Die Israeliten rufen um Hilfe. Die Ägypter sind sehr böse zu ihnen. 10. Geh jetzt zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. 11. Mose fragte Gott, wer bin ich? Kann ich wirklich zum Pharao gehen? 12. Gott sagte, ich bin bei dir. Später werdet ihr mich auf diesem Berg ehren. 13. Mose fragte, was sage ich den Israeliten? Wenn sie fragen, wie ist sein Name? 14. Gott sagte, ich bin, der ich bin. Sag ihnen, ich bin, schickt mich zu euch. 15. Ich bin der Gott eurer Väter. Das ist mein Name für immer und für alle Kinder. 16. Versammle die Anführer der Israeliten. Sag ihnen, Gott sah euer Leid in Ägypten. 17. Ich befreie euch aus der Not. Ich bringe euch in ein Land mit viel Milch und Honig. 18. Sie werden auf dich hören. Dann geht ihr zum König und sagt, wir wollen Gott ehren. 19. Ich weiß aber, der König lässt euch nicht gehen. Er braucht erst großen Druck. 20. Ich werde Wunder tun und Ägypten strafen. Danach lässt er euch gehen. 21. Die Ägypter werden freundlich zu euch sein. Ihr geht nicht mit leeren Händen weg. 22. Jede Frau soll Schmuck und Kleider fordern. So nehmt ihr den Reichtum der Ägypter mit.